singe Jesus, Gott, Menschensohn. Singe in meiner kastilischen Sprache, war sie einst weit berühmt und groß. Ist sie nun Friedhof zerbrochenen Porzellans? Aus deinem Wort wählte ich einst Salomos Stimme, und in der Wüste von Wissenschaft und Philosophie griff ich dein Beispiel mit Mut wieder auf. Ich träumte von Tempeln, Gassen, und wir segelten Häfen und Städten entgegen, Sohn einer Schullehrerin, die die Dichter der Welt unterrichtet. Und ich wählte von dir, was niemand mehr glaubte, deine Auferstehung, deine Allgegenwart. Wir heute über Feuer, um jene zu richten, die dich noch kreuzigen. Heute preist dich wie einst der, den du zu deinem Propheten gemacht hast, in den öden Gärten des Betrugs.